Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Balkanbeat und Klezmerbeats. Osteuropäische Trends in der Clubmusik. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. There's no Vavoy ist eine experimentelle Band aus London, die jüdische Klezmermusik und osteuropäische Folklore mit Rock und elektronischen Elementen verbindet. Die Gruppe fing anfangs damit an, rein jüdische Klezmermusik zu spielen, bevor sie dann nach und nach andere Elemente mit dieser Musik verquickte. Daraus ist eine spannende Mixtur entstanden, die ganz unterschiedliche Songs und Atmosphären hervorzaubert. Wir hörten Oy Vavoy mit ihrem Song Yuri. Zurück zu Chantel, der, wenn er nicht mit Band auftritt, auch ein vielgebuchter DJ ist. Und es ist nicht verwunderlich, dass er gerade in der Türkei zum Megastar aufgestiegen ist. Die moderne türkische Musikkultur ist sehr vielseitig und groß und hat sich eh nur wenig an angloamerikanischen Trends orientiert, dafür ihre eigenen Stars und Richtungen geschaffen, in die Chantel auf einmal mit großem Erfolg reinkrachte. Er war mit seinem Album sogar in den türkischen Charts und das zeigt auch mal wieder, dass Balkan Beats keine Landesgrenzen kennt. Hören wir Chantel mit Disco Partizani. Partizani, hey, hey, hey, hey. Disco, disco, partizani, hey, hey, hey, hey. Party, party, partizani, hey, hey. This is Chantel alongside the Amsterdam Klezmer Band in a Bukovina club style. auch ein Deut auf ausgelassenen Balkan-Club-Nächten. Die Amsterdam Klezmer Band mit Sa Da Gora Hot Dub. Klezmer Bands gibt es mittlerweile überall, so auch in Russland. Pakyava It stammen aus Moskau und haben als Straßenorchester angefangen, bevor sie immer mehr internationalen Bekanntheitsgrad erreichten. Mittlerweile tun sie in Italien, Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern und haben ihre ganz eigene Version von Klezmer-Musik. Ist das Terrain einmal erschlossen, so bieten sich viele Möglichkeiten. Binder und Kriegelstein aus Wien verbinden Balkanpop mit Reggae und setzen da noch einen Text drauf, der an sich schon 5 von 5 Sternen verdient hat und das meiste zurzeit im Deutschpop-Bereich locker hinter sich lässt. Dazu gibt es auch noch ein Sample von Juliane Werding. Klingt das verwegen, das ist es aber auch, aber es ist wirklich klasse. Schon verstehen, was er meint. Oh, du bist nicht deine Schlüssel, du bist nicht deine Schuhe, du bist nicht dein Handy und du bist nicht deine Uhr. bist nicht ein Terminplan und auch nicht ein Hund. Du bist nicht ein Gesicht, deine Augen, dein Mund. Du bist nicht ein Job und du bist nicht ein Haus. Du bist nicht deine Triebe und nicht Peter Kraus. Du bist nicht dein Glaube oder Freunde, die verschwinden. Alles verloren, um zu dir selbst zu finden. Sushila Raman wuchs in London als Kind indischer Eltern auf. Ihre musikalische Karriere begann mit der Interpretation von indischer Musik und ihr Spektrum hat sich nach und nach erweitert. Und das Beispiel dieser Sängerin zeigt, dass Balkanpop keine Grenzen kennt, wie mit der Neuinterpretation eines Songs des mazedonischen Kochani Orchestra, zusammengemixt von 43 Skidoo. Hören wir Sushila Raman mit 43 Skidoo und dem Kochani Orchestra vom Sampler Electric Gypsyland mit Ismail Oro. Yeah. Aus einer kleinen rumänischen Stadt stammen Taraf D. Haidux. Das ist ein Orchester, bei dem die jüngsten Mitglieder 20, die ältesten 78 sind. Entdeckt wurden sie von zwei belgischen Musikenthusiasten, die Mitte der 90er erste Aufnahmen möglich machten. Und mittlerweile ist die bunte Truppe aus Rumänien eine feste Instanz in der Welt der Balkanmusik. Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass Bands wie Taraf D. Haidux auch ganz ohne Remix und elektronische Zutaten funktionieren und die Tanzfläche auch so zum Kochen bringen können. Hören wir sie vom Sampler The Balkan Club Night mit ihrer Interpretation von Carolina. Carolina Bella, hoje eu estou com Carolina Jambala. Melhor viaja, Carolina Bella. Hai vino în blau, Carolina Jambala. Tu ești a mea. Urcă-te pe mine, fă-te mai bine. Dai motoare verticale, dale supranaturale. Ia mai stai un pic, sărută-l mă-n buric. Și mai jos cât un pic, cât un pic, cât un pic. Sex fantastic, sex bombastic. Hai pe la bun, la bun, la bun, bombastic. Sex frontal, sex horizontal. Hai vino, Carolina, să-ți fătăr. Tu mă zăpăcești, rău mă răcori. M-ai mâncat, m-ai paralizat, mi-ai dat boală de ficat. La marginea patului Carolina, plăcerea bărbatului Carolina. La marginea patului Carolina, wow, plăcerea bărbatului Carolina. Lasă-te pe spate, să rupem într-o parte. Bagă limba în ureche, că mă știe multe fete. Freacă-te cu mine, că mă simt prea bine. Fată, sunt bărbat, tu mi-ai dat de cap. true expression is clean if you know it. Soak in the ceiling to grow it. Say what you mean if you flow it. State your whole being, don't mow it. Motives cloud vision and cause precision to malfunction. Ambition collisions affect decisions at a junction. Kids get to bounce and they hear it, invoking their spirit, spirit, and most of them fear it, fear it, inhabits the lyric. So cheer it, come again, keeping this one moving. Grooving with this rhythm till it's stopping, locking to it. Spiking the pain, this one is slightly insane. Music explaining, we do it. Filter rap, fill it, they spew it. Left with the bomb and they blew it. Whip it and stomp it, so fluid. You got warriors to beat them, mystic methods to beat them. Ancient creatures, they breed them, seed them, bleed them, bleed and eat them. So cheer it, come again, keeping this one moving. Grooving with this rhythm till it's stopping, locking to it. Wer sagt denn, dass Rap und Balkan-Beats nicht funktionieren? Der Mazedonier Kirill Tchaikovsky beweist mit Rapper MC Wasp aus Melbourne das Gegenteil. Wir hörten vom Sampler Balkan Beats Volume 3 den Track Jungle Shadow. Balkanmusik und experimentelle elektronische Klänge, kein Problem für Juryman alias Ian Simmons aus England. Der nahm sich die Klänge der gerade gehörten rumänischen Taraf der Haiduks vor und katapultierte sie in eine Art Science-Fiction-Soundtrack. Hören wir Cineremla im Mix von Juryman. Copy the phone. aici. El din gura așa ziga: măcelare, măcelare, lasă boii fugi la mare, că-ți dau cu toporul neșare și se duce peste al lume, că te-a omorât pe tine, că te-a omorât pe tine. Das Gochani Orchestra aus Mazedonien ist in ihrer Heimat schon sehr bekannt, wird es aber hierzulande mehr und mehr, weil viele Balkan-Beat-Fans nun auf die Suche nach den Originalen gehen. Und hört man sich die Musik dieses Orchesters an, so wird schnell klar, wie komplex die Rhythmen und die Arrangements der Gruppe sind. Hören wir vom Sampler The Balkan Club Night das Gochani Orchestra mit Siki Siki Baba. Come get some butter, get some cream, get some fat, some fat. Get some milk, put some cheese on my bread. Some butter, make it hot, let it melt. And then we gonna. Și iarăși ne aflăm în bucătăria de platină. Un cântec despre unt. Fetelor, vă dau un sfat. Folosiți mai mult unt pentru bărbat. But I'm already butter. I'm Lass mir Miss Platinum noch kurz vor das Kochani-Orchester gerutscht. Das war natürlich nicht das Kochani-Orchester, sondern das war Miss Platinum mit ihrem Song Butter. Und hier ist das Kochani-Orchester. Oh, de merav. Das warst du schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um Balkan-Pop und Klezmer-Beats, osteuropäische Trends in der Clubmusik ging. Ich glaube, dass diese recht junge Musikrichtung am Anfang ist und dass da noch der ein oder andere Impuls von ausgeht. Wenn Ihnen die Musik in diesem Soundcheck gefallen hat, dann kann ich nur raten, mal der nächsten Balkan-Pop-Party in Ihrer Stadt einen Besuch abzustatten. Hören wir bis zum Schluss noch die Gruppe De La Dab und die 17 Hippies. Thomas Elber war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss. Jamoja. Amen.